Okay. Im Osten Deutschlands ist das ja immer so, ja, da laufen viele Leute auf den Straßen, Volksfahrräder. Und, fährt doch nicht so ein Scheißdreck da. Nein. Pass auf, also wir haben Fernsehen geguckt und so im Osten laufen die Straßen, viele auf der Straße sagen immer, Volksfahrräder. Und wir haben uns immer gedacht, ja Leute, das ist eine tolle Idee, ich brauche auch ein Fahrrad, was vom Staat bezahlt wird. Jetzt nehmt ihr uns ja auch schon die Fahrräder weg hier. Ja, und deshalb die Volksfahrräder. Wir unterstützen natürlich alle. Unglaublich, du. Nehmen Sie uns von den Volksfahrrädern weg, jo. Volksfahrräder! Ja! Habt ihr schon gehört vom neuesten Trend? Der hält ein fit und kostet kein Cent. Besonders im Osten spielen sie's in Chören und viele Politikers müssen sich's anhören. Die Autos stauen sich im Berufsverkehr, drum müssen denn die Volksfahrräder her. Neuschnittig, frisch poliert und alles natürlich vom Staat spendiert. Mein Fahrrad wird vom Staat bezahlt, I want to ride my Volksfahrrad. Mein Fahrrad wird vom Staat bezahlt, I want to ride my Volksfahrrad. Mein Fahrrad wird vom Staat bezahlt, I want to ride my Volksfahrrad. Und des ganzen Massenaufstand, eine positive Ökobilanz. Wer das finanziert, habe ich keine Ahnung. Und kostenloser Nahverkehr war schon lange in Planung. Frau Kanzlerin, das ist doch kein Problem. Das schaffen wir auch. Wird vom Staat bezahlt, I want to ride my Volksfahrrad. Mein Fahrrad wird vom Staat bezahlt, I want to ride my Volksfahrrad. Mein Fahrrad wird vom Staat bezahlt, I want to ride my Volksfahrrad. Mein Volksfahrrad, mein Volksfahrrad, mein Volksfahrrad, mein Volksfahrrad, mein Volksfahrrad, mein Volksfahrrad, mein Volksfahrrad. Oh, schönen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.